Vorrangig Schindler, bitte an der Teil in Nutzungsrat 38 antreten. Moment. Mensch. Nicht ganz richtig. Philipp, der Mann aus dem Hause Schindler. Dann. Nö, ich sehe lieber. Weil Sie müssen vorher noch ein paar Rechtsunsicherheiten klären, bevor das Ganze hier anfängt. Sie wollen erstmal auf den. Der Richter Oliver? Ja. Oliver? Ja. Gut. Also, Herr Schindler, wenn Sie da stehen bleiben im Zuschauerraum, dann gehe ich davon aus, dass Sie nicht erschienen sind. Und werde dann dementsprechend das auch vorhanden. Sehen mich? Richtig? Ja. Ja, dann ziehen Sie hier auf. So, ich habe beim Zuschauer sind Sie keine. Ich habe mich klar identifiziert als Mensch. Wenn Sie mich jetzt hier als Sache abstempeln wollen, als juristische Person, die Sie ja vorgeladen haben, können wir das gerne machen. So. Dann haben Sie hier die juristische Person. Bitte schön. Ich bleibe weiterhin Mensch. So. Der Beklagte erscheint, erklärt aber, dass er hier nicht behandeln möchte und im Zuschauerraum stehen bleibt. Das Gericht weist den Beklagten darauf hin, dass es in dem Fall davon ausgeht, dass er nicht erschienen ist und wohin nicht verhandelt. Hier wird gar nichts verhandelt, erstmal solange meine Rechtsunsicherheit nicht geklärt ist. Ich hatte Sie mehrfach darauf schriftlich hingewiesen, der Richter zu sein. Diese Legitimation haben Sie nicht erbracht. Ich gebe Ihnen jetzt hier erneut die Gelegenheit, sich als staatlicher Richter zu legitimieren. Und Herr Schindler, ich gebe Ihnen jetzt die Gelegenheit, sich entweder hinzusetzen. Ich bleibe stehen. Okay, dann bleiben Sie stehen. Eine Legitimation von mir werden Sie nicht erlangen, dafür haben Sie keinen Rechtsgrund. Nee? Moment. Und weitere Diskussionen werde ich nicht führen. Ah, okay, okay. Ihr Bundesbeamtengesetz, ne? Gesetzliche unabhängige Richterlinie zu Artikel 97, 101, 103 Grundgesetz. Sie haben ein Eid geleistet auf das Grundgesetz, dieses zu achten und zu befolgen. Sind Sie jetzt mein staatlicher Richter, ja oder nein? Ganz offensichtlich nicht. So, Sie haben laut Paragraf 138 ZBO eine Erklärungspflicht, der Sie hier ja ganz offensichtlich nicht nachkommen. Herr Schindler, ich entziehe Ihnen jetzt das Wort, wenn Sie nicht. Wenn Sie das Recht auf rechtliches Gehör wahrnehmen müssen, setzen Sie sich dahin und nehmen an der Verhandlung teil. Ansonsten sind Sie Zuschauer und dann haben Sie gar keine Rechte. Und wenn Sie sich jetzt nicht ruhig verhalten, weil Sie darauf hin, dass ich ein Ordnungsgeldersatz bei so Ordnungshaft gegen Sie verhängen werde, das Wort verschwinden wird. Nur weil ich Rechtssicherheit wünsche, wollen Sie mir jetzt drohen. Der Zuschauer. Das wird ja mal besser. Durch Zwischenrufe. Das Gericht weist ihn darauf hin, dass es bei weiteren Zwischenrufen beabsichtigt, gegen den Zuschauer Schindler ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro Ersatz bei Beitrage Ordnungshaft zu verhängen. Sie begehen hier gerade eine Pflichtverletzung, ne? Ist Ihnen das klar? Nach Paragraf 839 BGB. Okay, ich habe es Ihnen angeboten, ich gebe Ihnen nochmal rechtliches Gehör, bevor ich das Ordnungsgeld verhänge. Gut, dann lassen Sie mich auch aussprechen. Okay, bitte. So, Sie haben einen Richtereid geleistet für die Ernennung zum Richter. Ist das richtig? Ja oder nein? Kein rechtliches Gehör zu haben, sagen Sie das zusammen. Ich sage es gerade. Wie gesagt, ich möchte die Rechtsunsicherheit, die besteht, aus der Welt schaffen und zwingend nur. Räumen Sie mir das Recht ein, das haben Sie gerade gesagt, Sie räumen mir das Recht ein, rechtliches Gehör zu haben. Dann hören Sie mir bitte zu und beantworten auch meine Fragen. Ganz einfach mit Ja oder Nein. Wo ist das Problem? Der Zuschauer stellt die Verhandlung weiter über die Zwischenrufe. Das Gericht erklärt ihm, dass es nun beabsichtigt, das Ordnungsgeld zu verhängen. Der Zuschauer erhält rechtliches Gehör und ganz offensichtlich nicht erklärt, dass er der Auffassung ist, dass der Vorsitzende Richter keinen Richtereid geleistet hat. Schlossen verkündet gegen Herrn Philipp Schindler. Harburger Landstraße 68, 34497 Korbach, wird ein Ordnungsgeld von 300 Euro ersatzweise für den Fall, dass dies nicht freigegeben werden kann, bei Klageordnungsverfahren. Gut. Nun, der Recht ist Ihnen bekannt, ne? Wenn wir mal von einem internationalen Tribunal einmal durchsetzen. Wir haben drei Sachen, die hier vorhanden sind.